Die Christian-Albrechts-Universität wird sich in den nächsten Jahren stark verändern. Der Abriss der Angerbauten hat bereits begonnen, der Bau des neuen Juridikums in der Leibnizstraße ebenfalls. Viele weitere Bauvorhaben sind geplant und natürlich sollen auch da die Studierenden mitreden. Im Zuge der Studiwahlen 2018 wählen wir als Studierende auch unsere Vertreter in diesen Angelegenheiten. Daher wollten wir vom Campus Radio Indiewelle von den Hochschulgruppen der Parteien wissen, für was sie sich besonders stark einsetzen, wenn sie gewählt werden. Für die Juso-Hochschulgruppe ist bei Bauvorhaben an der Uni auf jeden Fall wichtig, dass mehr Räume für Studierende geschaffen werden. Es ist wichtig, dass alle Hochschulgruppen, dass auch der Allgemeine Studierendenausschuss mehr Räume bekommt und nicht immer nur die Hörsäle renoviert werden, sondern auch die Räume für Studierende und gerade auch, dass neue Lernräume geschaffen werden. Natürlich muss man dabei den Denkmalschutz mal den Rücken kehren und vielleicht das nicht ganz so ernst nehmen, was dort gefordert wird, sondern einfach machen. Ich bin Dario von der Liste Die Partei Hochschulgruppe und wir wollen uns dafür einsetzen, dass die Angerbauruinen endlich unter Denkmalschutz gestellt werden. Außerdem wollen wir eine Wasserrutsche für das Schwimmbad an der Uni und dafür setzen wir uns sehr vehement ein. Wir als Campusgrüne waren die einzigen, die sich an Workshops zur Planung der neuen Fakultätenblöcke beteiligt haben. Und unsere Forderung ist halt ganz klar, mehr Räume für Studierende. Nicht nur Büros für Beschäftigte und Professoren, sondern auch Lernräume, Freiräume, um sich halt zu beschäftigen, um Zeit zu verbringen, um arbeiten zu können, weil das fehlt definitiv. Wir vom RCDS begrüßen die Bauvorhaben der Universität. Die aktuelle Gebäudesituation ist untragbar und muss verbessert werden. Wir fordern eine bessere Ausstattung im Bereich WLAN und Beamer. Und wir fordern, dass bei der Neugestaltung der Universität darauf geachtet wird, dass mehr Gruppen- und Medienarbeitsräume zur Verfügung stehen. Und zusätzlich fordert der RCDS mehr Überdachung für die Fahrradständer und mehr Bushaltestellenhäuschen. Ebenfalls zur Wahl stehen auch Vertreter des SDS und der Liberalen Hochschulgruppe, welche uns leider nicht für ein Interview zur Verfügung standen. Informationen zu allen Parteien sowie zum allgemeinen Wahlprozedere findet ihr allerdings auf www.studiwahlen.uni-kiel.de. Stichtag ist der 19.06.2018.